Auch die CSU schickt Liebesgrüße nach Moskau. Herr und Knecht. Der Herr rief: Lieber Knecht, mir ist entsetzlich schlecht. Da sprach der Knecht zum Herrn: Das hört man aber gern. Kontrabanda! Kontrabanda! Kontrabanda! Kontrabanda! Kontrabanda! Kontrabanda! Kontrabanda! Kontrabanda! Kontrabanda! Kontrabanda! Kontrabanda! Kontrabanda! Andarra! 91.4 de la FM, Barcelona. Guten Morgen, es ist wieder Samstag, hier beginnt ein neues Niemandsland. Herzlich willkommen, 2 Stunden, direkt von hier, von der Plaza Real in Barcelona. Es ist Samstag, der 26. September 2015. Wir senden auch weltweit im Internet unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik, Geschichte und der Musik interessiert sind. Wir bieten wie immer aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und aktuelle Musik, Tanzmusik, moderne und alte Musik von gestern, übermorgen und vorgestern. Contrabanda ist ein freies Radio, wir sind selbstverwaltet, wir finanzieren uns selbst und sind absolut kommerzfrei. Wir denken, wir sind eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Seien Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Niemandsland, Bienvenidas und Bienvenidos. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskerts. Hier kommt der Groove für den Move, den du immer schon machen wolltest. Wenn du sonst nicht wusstest, ob du es tun oder lassen solltest, mach dich locker, schalte ab und lass es abgehen. Du kannst es singen, springen, tanzen und dich so oder so rumdrehen. Egal, Schnurz, Wursch oder lieber Salat, du kannst ja angezogen kommen oder geht auch nackig an den Start. Wir kommen auf die Welt ohne Kleider, ohne Geld, so werden wir auch gehen. Ist doch auch ganz schön, oder wie oder wo, da wackelt dir der Po oder so. Da ruft doch schon der C, hab schon gedacht, ihr tut was weh. Gott sei Dank ist alles klar, bei uns ist jeder ein Star in dieser Show. Joho, jetzt kommt, es kommt Musik. ورجال صوفيا لا لا جابك رويا لا لا الزاوية Niemandsland Geschichte. Über das Aneignen von Geschichten. Am 6. Juni 2009 hielt US-Präsident Obama eine Gedenkrede zum sogenannten D-Day. 65 Jahre zuvor hatte die Landung der alliierten Truppen in der Normandie die Niederlage der Nazi-Diktatur über Europa besiegelt und das Ende des Zweiten Weltkriegs eingeläutet. Nur an einer Stelle in seiner Rede erwähnte Obama das russische Volk, das an der Ostfront zweifellos die schwersten Verluste hinnehmen musste. Tatsächlich standen 1944 an der Ostfront 165 Divisionen der Wehrmacht, während lediglich 76 an der Westfront gebunden waren. In Frankreich, Großbritannien und den USA lesen die Schüler jedoch nur selten etwas über die Schlacht von Kursk. die im August 1943 mit dem Sieg der sowjetischen Truppen endete und die eigentliche Wende des Zweiten Weltkriegs darstellt. In dieser Schlacht, an der insgesamt 4 Millionen Soldaten beteiligt waren, gab es auf deutscher Seite 500.000 Gefallene und Verwundete. Die Verluste der sowjetischen Seite waren noch höher. Bei den etwa zeitgleich durchgeführten Operationen in Sizilien und Süditalien starben 6.000 britische und US-amerikanische Soldaten. Für das ganze Jahr 1943 beliefen sich die Verluste der Alliierten in Italien auf 60.000 Tote. Erinnerung ist nicht dasselbe wie Geschichte. Schon bald nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wuchs die Überzeugung, Berlin sei von den Amerikanern erobert worden. Im August und September 1944 wurden die Einwohner des befreiten Paris von einem Meinungsforschungsinstitut befragt, welches Land am meisten zum Sieg über Nazi-Deutschland beigetragen habe. 61% nannten die Sowjetunion, 29% die USA. 60 Jahre später stellte dasselbe Institut dieselbe Frage noch einmal. 2004 nannten 58% der Befragten die USA und nur noch 20% die Sowjetunion. Der Kurs der Roten Armee war seit 1945 nach und nach gesunken. Das politische Lager, das als Sieger aus dem Kalten Krieg hervorgegangen ist, konnte auch den Kampf um die Erinnerung für sich entscheiden. Das 20. Jahrhundert begann mit dem Aufschwung der Arbeiterbewegung, dem wachsenden Einfluss des Rationalismus und dem Fortschritt der Naturwissenschaften. Das alles weckte große Erwartungen auf die Durchsetzung der politischen Demokratie, den Untergang der Imperien und den Durchbruch zu sozialer Gerechtigkeit. Und wo stehen wir 100 Jahre danach? Auf den politischen Kommandohöhen ist die Herrschaft der wenigen noch immer ungefährdet. Mit dem Ende der Kolonialherrschaft sind neue Abhängigkeiten entstanden. Die Ungleichheit zwischen Bill Gates und einem seiner Gärtner ist ähnlich groß wie die zwischen Ludwig dem 16. und einem überschuldeten Bauern am Vorabend der Französischen Revolution. Ist uns das 20. Jahrhundert also alles schuldig geblieben? Oder verläuft die Geschichte in Zyklen der ewigen Wiederkehr desgleichen? Weder noch. Das 20. Jahrhundert lässt sich einfach nicht auf einen einfachen Nenner bringen, zumal sich manche Aspekte der Geschichte erst im Nachhinein deutlich abzeichnen. Wir von Niemandsland wollen Einspruch erheben gegen die weit verbreitete Überzeugung, dass mit dem Ende des 20. Jahrhunderts der globalisierte, marktradikale Kapitalismus als alternativlos dasteht. Wir wollen unsere Hörerinnen und Hörer einladen, gewisse Fakten und vergessene Kapitel der Geschichte neu zu entdecken und sich mit diesem Wissen einzumischen. Die Philosophin Simone Weil, die sich in der Zeit der Französischen Volksfront von 1934 bis 1938 für die kämpfende Arbeiterklasse engagierte, spricht davon, dass sie trotz allen Elends die Geschichte auf ihrer Seite glaubte. Ohne die Erinnerung an historische Momente, in denen Menschen das bis dahin Undenkbare denken und zuweilen sogar das Unumstößliche umstoßen, blieben die Sklaven, die nichts als ihre Arbeitskraft zu verkaufen haben, unweigerlich verdammt, die Zähne zusammenzubeißen, schrieb Simone Weil, durchzuhalten wie ein Schwimmer im Meer, mit nichts als der Aussicht, immer weiter zu schwimmen bis zum Tod. Die von den Siegern verfassten Geschichtsbücher sollen die Leute anscheinend dazu bringen, die Zähne zusammenzubeißen. Leidet ruhig weiter vor euch hin, versuchen sie ihnen einzureden. Und vergesst die Pariser Kommune, die internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg, Rosa Parks und die Bürgerrechtsbewegung in den USA, die Befreiungskämpfe in den Kolonien. Vor Jahren belehrte ein französischer Leitartikler diejenigen seiner Leser, die immer nur die Schwächen unserer liberalen Demokratie sehen, mit den Worten: Die beiden Katastrophen des Jahrhunderts, die faschistische wie die kommunistische, haben gezeigt, dass der Systembruch leicht in einem tödlichen Sumpf enden kann. Zitiert nach Le Point vom 15. November 1996. Das läuft auf das Argument hinaus, die Geschichte habe uns nur die Alternative Kapitalismus oder Friedhof zu bieten. Diese bürgerliche Variante von Zukunftserwartung erinnert ironischerweise an eine Parole, die das kubanische Regime 50 Jahre lang beschworen hat. Sozialismus oder Tod. An die Adresse seiner Weggefährten, von der Kommunistischen Partei Frankreichs, PDF, gewandt, sprach Albert Camus einmal von Zensoren, die ihren Lehnstuhl immer nur am Gang der Geschichte ausrichten. Nachdem der Gang der Geschichte eine andere Richtung genommen hat, sind neue Zensoren an die Stelle der alten getreten. Vor ein paar Jahren sind auch in Shanghai die Geschichtsbücher umgeschrieben worden. Auf dem Lehrplan stehen seitdem nicht mehr die chinesischen Kaiserdynastien, die japanische Invasion und die revolutionären Bewegungen, sondern die technologischen Entwicklungen, die kulturellen Traditionen und die staatlich verordnete gesellschaftliche Harmonie. Einer der für die neuen Curricula verantwortlichen Wissenschaftler berief sich ausgerechnet auf den französischen Historiker Fernand Braudel, als er dekretierte: Die Geschichte gehört nicht den Herrschenden und ihren Generälen, sondern dem Volk. Zitiert nach New York Times vom 1. September 2006. Zufälligerweise stimmen die Wünsche des chinesischen Volkes genau mit denen der chinesischen Führung um Jiang Zemin und Hu Jintao überein, die das Leitbild der harmonischen Gesellschaft unter einem Einparteienregime zum politischen Ideal erhoben haben. Wer bei den jungen Leuten in Shanghai Interesse für fremde Kulturen wecken will, sollte ihnen André Malraux's berühmtes Buch »La condition humaine«, zu Deutsch »So lebt der Mensch«, von 1933 zu lesen geben. Dort werden sie die Entdeckung machen, dass ihre Heimatstadt eine vor der harmonischen Gegenwart liegende Vergangenheit hat. Zum Beispiel die vom April 1927, als nach einem missglückten Arbeiteraufstand kommunistische Rebellen in die Heizkessel von Lokomotiven geworfen wurden. In Texas weiß das vermutlich kaum jemand. Vor kurzem hat auch Texas, der nach Kalifornien bevölkerungsreichste US-Bundesstaat, seine Schulbücher revidiert. Die dortigen, von einer konservativen Wählerschaft bestellten Schulbehörden beschlossen im März 2010, dass bei der Darstellung der Great Society-Reformen, die in den 1960er Jahren von der demokratischen Johnson-Regierung durchgebracht wurden, auch sämtliche unbeabsichtigten Folgen dieses progressiven Reformprogrammes zu analysieren seien. Die Verfasser der Schulbücher wurden ferner angewiesen, anstelle von Kapitalismus stets von freiem Unternehmertum zu sprechen und im Hinblick auf die Eroberung Puerto Ricos und der Philippinen durch die USA am Ende des 19. Jahrhunderts nicht von Imperialismus, sondern von Expansionismus. Eric Hobsbawm, der große britische Historiker des 20. Jahrhunderts, hat schon vor einigen Jahren darauf hingewiesen, dass Erinnerung weniger ein Vorgang des Registrierens als des Auswählens sei, der es ermöglicht, die Wünsche der Gegenwart in die Vergangenheit hineinzulesen. Der von mir gesprochene Text basiert zum großen Teil auf dem Aufsatz von Herrn Serge Halimi über das Aneignen von Geschichte, veröffentlicht in Le Monde Diplomatique, Atlas der Globalisierung, das 20. Jahrhundert, 2015. Ferner empfehle ich folgende Literatur: Max Hastings, A Very Chilly Victory, The New York Review of Books, 13. August 2009. Dann Simone Weil, Escrits historiques et politiques, Band 2, veröffentlicht in Paris bei Gallimard 1991. Und Eric Hobsbawm, Wie viel Geschichte braucht die Zukunft, München bei Hansa 1998. Die Wand ist lang und zu hoch, der Graben tief und zu groß. Platz an der Bar oder Haus und Hund. Du bist schön, ich geh der Sache auf den Grund und dein Bauch wird rund. Baby, geh mit mir raus ans Licht. Ich glaube an Gott, denn er baute dich. Ausgerechnet ich bin im Garten Eden. Diese Braut, dieser Arsch, dieser Tag, dieses Leben. Deine Augen machen bling bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen bling bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen bling bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen bling bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen bling bling. Yeah. You know how it goes, yeah. If one girl's there, another will come. New madame make me gears and stand up and raise my thumb. She's a loaded gun. Cool me down for my brain is gone. If no savior come, I'm gonna burn my hand. Some guys wanna spy out and tell it. My wife's gonna cry out and yell it. The dogs will sniff it and smell it, retell it, and the press gonna buy it and sell it. So simmer down and please let me go. Raise the dimmer for the lights are too low. In this thriller, can't leave the field as a winner. So better watch out, Mr. Dell. Land. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Ja, noch einmal guten Morgen. Alle, die sich jetzt erst dazugeschaltet haben, beziehungsweise zu Hause die UKW-Empfangsgeräte oder die Internetverbindung eingeschaltet haben, begrüße ich noch einmal zu diesem ja, herbstlichen, aber immer noch sehr warmen Samstag hier im Zentrum von Barcelona. Und ich hoffe, weltweit haben Sie auch schönes Wetter und wenn nicht, genießen Sie es trotzdem. Falls Sie uns in Toronto hören und da regnet es gerade, fantastisch, machen Sie das Fenster zu. Einen warmen Grog, steifen Grog in Toronto und dann Niemandsland hören. Oder in Tokio. Sushi, Kekse auf den Frühstückstisch, knabbern und Niemandsland hören. Oder in Kapstadt. Oder in Asien, Bambusröllchen mit Tee. Werner ist auch im Studio. Hallo, guten Morgen. Oder radioaktive Fische aus Fukushima in Japan. Ne? Ja, das wäre jetzt ein bisschen unangenehmer, aber dann muss man erstmal nachweisen, dass sie radioaktiv waren. Guten Morgen, wie geht's? Was gibt's Neues? Hombre, kam ja gerade jetzt die Nachricht, dass irgendein Forschungsinstitut in USA herausgefunden hat, dass die radioaktive Kontamination durch den AKW-Unfall in Fukushima praktisch keinerlei Konsequenzen hat. Hm. Also haben die jetzt rausgefunden, also ganz minimal. Fast nichts. Ja. Ja. Da können wir doch ganz beruhigt sein. Ja, bei der Meldung können wir gleich bleiben. Atomkraft. Reaktoren. Man hat auch herausgefunden, dass das Sperma der männlichen Bevölkerung, die in einem Umkreis von 25 Kilometer hier von Tarragona, von Vandellós lebt, da ist ein großes Atomkraftwerk, ist minderwertiges Sperma. Die haben viel weniger Spermatozoiden und Frauen werden da weniger schwanger. Und es gibt auch Studien, die sind leider nicht belegt, die sind von Privatinstituten gemacht worden, dass es mehr Fehlbildungen bei Föten gibt. aber nichts passiert, alles ganz harmlos. Die Menschen freuen sich eigentlich über Atomkraft, das ist sauber und billig. Hahaha. Sauber und billig heißt, 80.000 Jahre müssen diese Atombunker bewacht werden. So lange braucht das Uran bzw. die anderen Substanzen, bis sie zerfallen sind. Und ob das nun billig ist, das stellen wir mal dahin. Aber die Topmeldung heute, es gibt verschiedene Topmeldungen, Werner. Ich weiß nicht, was du alles mitgebracht hast. Ich habe verschiedene Sachen. Ich habe erstmal die Topmeldung. Angela Merkel schwenkt auf Moskau-Linie ein. Das ist wirklich eine Sensation. Die Frau überrascht einen jeden Tag aufs Neue. Dann, Flüchtlinge sollen bleiben, auch ohne Asylanträge stellen zu müssen. Syrische Flüchtlinge wohlgemerkt. Das ist auch eine unglaubliche Meldung. Sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Deutschland überrascht ja alle 30, 40 Jahre die Welt mit etwas Gutem oder etwas sehr Bösem. Im Moment kann man wirklich nur staunen und sagen, hallo, hallo, hallo. Wir freuen uns natürlich, wenn das gelingen würde. Geld ist genug da, die Flüchtlinge kann man versorgen und man kann ihnen vielleicht sogar garantieren, dass sie sehr bald wieder zurück können in ihre Heimat, denn die zweite Meldung, wenn es hier heißt, Angela Merkel schwenkt auf Moskau-Linie ein, heißt das, die Bundesrepublik ist jetzt für Verhandlungen mit Assad und die Aufhebung der Russland-Sanktionen. Das ist auch eine Voraussetzung für die Kooperation. Das heißt, das klingt eigentlich gut, was wir hier im Niemandsland auch seit Wochen oder Monaten fordern. Friedensverhandlungen, Beendigung dieses schmutzigen Krieges, an dem nur die Waffenhändler und die Scheichs verdienen und die Kriegsindustrie, über die werden wir auch noch sprechen. Also, das ist ein Thema. Wenn das alles so stimmt, dann vielleicht ist es deshalb, weil sie jetzt, hat ja einige Zeit gebraucht, aber dann hat sie jetzt nochmal drüber nachgedacht, hatte Zeit und ist jetzt endgültig sauer auf Obama und jetzt will sie ihm eins auswischen. Ja, natürlich. Ich meine, diese Leute sind kriminell. Sie haben sie jahrelang bespitzelt, ihre privaten Mails, ihre Gespräche abgehört. Man hat diese Frau praktisch nach Strich und Faden verarscht und jetzt schlägt sie einfach zurück und sagt, mit solchen Gesindel wie Ihnen muss ich mal leider auf Distanz gehen. Sie haben Libyen bombardiert, sie haben den Irak zerschlagen, sie machen Syrien kaputt, sie haben den ganzen Nahen Osten in Unruhe versetzt, nehmen selber keine Flüchtlinge auf, haben die fürchterlichsten Privatarmeen da ins Land geholt, diese Blackwater-Söldner und all dieses internationale Mord- und Raubgesindel, das vom Krieg lebt. Und bitte, jetzt geht's mal andersrum. Was die gemacht haben, haben wir 20 Jahre zugeguckt. Im ersten Moment hört sich das sehr sympathisch an und hoffen wir, dass es so ist. Auf der anderen Seite vergessen wir nicht, dass vor etwas über 70 Jahren schon mal Deutschland und Russland gemeinsame Sache gemacht haben. Ne? Und wie das dann weiterging und ausgegangen ist, das wissen wir auch. Also so ganz würde ich dem Braten noch nicht trauen. Ne? Gut, gesunde Skepsis, bin ich einverstanden, ist angebracht in diesem Zusammenhang. Man weiß auch nie, welche Rechten und Ultrakräfte jetzt wieder gegensteuern und hinter den Kulissen arbeiten. Man muss mal sehen, was insgesamt dabei rauskommt. Aber es ist immerhin ein Zeichen und ein, unserer Meinung nach zumindest, ganz guter Anfang. Riesenthema Nummer zwei sind natürlich die Wahlen morgen hier in der autonomen Region Kataloniens. Dazu lässt sich auch einiges sagen. Es sind ja von Artur Jerry Mas ausgerufene plebiszitäre Wahlen. Das heißt, meine Damen und Herren, halten Sie sich fest. Es gibt keine Parteien mehr in Katalonien, sondern es gibt nur noch Pro-Separatisten, also die Independentistas und die Nicht-Separatisten. Man hat also wirklich die ganze politische Debatte auf dieses unselige Thema gelenkt. Ein politischer Schachzug, kann man nur sagen, Hut ab. Die Mächtigen haben das eigentlich sehr gut hingekriegt, das Volk jetzt in immer kleinere Einheiten zu spalten, gegeneinander aufzubringen und die Leute diskutieren auf den Straßen, ob Katalonien eine Armee braucht, das katalanische Finanzamt. Ich höre die absurdesten Diskussionen. Manche Leute haben es satt, die wollen gar nicht mehr über das Thema sprechen, aber irgendwann kommt es immer wieder hoch. Die Propaganda, die ich sehe an den Straßenrändern, Junts pel Sí, das heißt gemeinsam für das Ja, das ist eine Parole, die kann man wirklich nur einem Achtjährigen vorhalten, gemeinsam für das Jahr meiner achtjährigen, neunjährigen politischen Analphabeten, das ist die Politik in dieser, könnte man sagen, unsichtbaren, verkorksten Republik. Katalonien, die gar nicht existiert. Fürchterlich, aber wahr. Ja, also morgen ist die Wahl, aber was du sagst, das kann man jetzt schon sagen. Diesen Sieg hat Artur Mas, der Ministerpräsident hier in Katalonien, jetzt schon für sich zu verbuchen, eben genau das geschafft zu haben, dass es mit der ganzen Propaganda, die täglich den Leuten eingehämmert wird, niemand mehr klar hat, dass es eigentlich Wahlen sind, sondern alle erleben das wie so eine Art Referendum, ja, dafür oder dagegen, ne? Und eben die ganzen sozialen Fragen, Arbeitslosigkeit oder zunehmende Armut, Korruption insbesondere, ne? Das wird überhaupt nicht mehr diskutiert. Jetzt gibt es nur noch Vaterländer und Fähnchen. Und unter diesem Zeichen findet die Wahl morgen statt. Aber gut, wie immer glaube ich, dass vor der Wahl, nach der Wahl, das wie beim Krieg, ne? Vor dem Krieg, nach dem Krieg. Und wenn die Wahl vorbei ist, dann wird alles so sein, wie es heute auch ist. Und also ich finde eigentlich den, also das ist meine Meinung, den Ausgang dieser Wahl wichtig, weil das ein Anzeichen geben könnte auf die nationalen Wahlen im Dezember. Ne? Aber jedenfalls heute ist der El Día de la Reflexión, wie sagt man das denn auf Deutsch, oder am Tag vor der Wahl darf nichts mehr stattfinden, nennt man das in Deutsch auch so? So, die Wahlkampfpause, ich weiß jetzt auch nicht, ich habe den Begriff jetzt nicht auf der Zunge, aber man versteht das schon. Ein Tag vor der Wahl darf nicht mehr politisch geworben bzw. keine Propaganda mehr gemacht werden. Und wie ich gerade hierher kam, bin ich ja wie immer durch die KF rangelaufen, ne? Und da kam ich auch wieder ins Grübeln, ne? Die alte Frage, wem gehört die Straße, da hat ja Fraga Iribarne damals gesagt, La Calle es mia, mir, wo er Innenminister war, und unter Franco. Und heute würde ich eher sagen, also es war die erste Idee, ne? Die Straßen gehören dem Volke. Und dann habe ich mir aber das Volk näher angeguckt, das sind alles Touristen. Ja? Und dann kam ich doch wieder ins Zweifeln. Also die gehen zwar mitten auf der Straße, obwohl die Autos da auch fahren dürfen, aber ich glaube, die meinen eher das als eben in dem Sinne, wie Fraga Iribarne das damals gemeint hat. Die Straßen sind ja auch zum großen Teil privatisiert worden. Wenn man sich einmal anschaut, wie viele private Aktivitäten auf den Straßen stattfinden, wie viel Bürgersteig den normalen Bürgern weggenommen wird. Aber das Thema hatten wir schon lange und breit hier besprochen und behandelt. Die Gentrifizierung, das Verdrängen der autochthonen Bevölkerung zugunsten eines internationalen Tourismuspublikums, das dann die Innenstadt praktisch einnimmt, belegt, die Wohnungen, die Häuser in Besitz nimmt, internationale Investoren und dieser ganze Kreislauf von Las Vegas, Miami und Chicago-Kapitalismus, der hier praktisch rund geht und die Leute immer mehr in Angst und Schrecken versetzt und auch erstickt und verdrängt. Das ist eine schlechte, fürchterliche Nachricht. Und wir haben Gott sei Dank auch Gegenmaßnahmen gesehen, die stattfinden. Die neue Verwaltung hier im Rathaus hat Baulizenzen entzogen, hat einen Hotelbaustopp verhängt, erstmal für ein Jahr. Das soll ausgebaut und ausgeweitet werden. Und die neue Verwaltung hier im Rathaus unter der Bürgermeisterin Colau, was auch neu ist, was jetzt zum ersten Mal passiert ist dieses Jahr, die sind nicht mehr zu der offiziellen Marseille-Messe gegangen, die also am Donnerstag stattgefunden hat, eine uralte Einrichtung, dass am Feiertag der Marseille alle Leute in die Kirche gehen, dort diese Messe feiern. Und da hat die neue Bürgermeisterin von vornherein angekündigt, dass sie da nicht hin muss von ihrem Amt aus, ne? Und da spielt die Independencia, diese Unabhängigkeitsfrage, jetzt auch wieder eine Rolle. Da, also bei dieser Messe, der Erzbischof von Barcelona ein gewisser Herr Sistak, der hat dann gesagt, es ist nicht Sache der Kirche, sich zu diesem Thema auszusprechen. Das hört sich ja irgendwo noch ganz vernünftig an, aber warum sagt er das? Weil ein Tag vorher ein anderer Bischof von Solsona vorgeschlagen hat, am Wahlsonntag die Kirchenglocken läuten zu lassen, und um den Wunsch der Gläubigen nach Unabhängigkeit zu manifestieren. Dann gibt es wieder einen anderen Bischof irgendwo in Spanien, der bittet die Gläubigen, in ihre Fürbitte mit einzuschließen, dass die katalanischen separatistischen Teufel mit ihrem Ansinnen nicht durchkommen. Ja? Ja, die separatistischen Teufel. Teufelswerk. Gut, das ist ungefähr das Niveau der Debatte, meine Damen und Herren. Etwas sehr Interessantes war auch diese Woche bei dem offiziellen Balkongruß der Merced, gab es wieder einen berühmten Fahnenkrieg. Den kannten wir vor vielen, vielen Jahren im Baskenland. Da waren die Abertzales, die haben immer die baskische Fahne rausgehängt und von den offiziellen Balkonen gehängt, wenn es einen offiziellen Akt gab. Die baskische Polizei hat die weggedrängt oder die Fahnen wurden beschlagnahmt, Leute wurden verurteilt. An diesem Mittwoch, glaube ich, war es, oder Dienstag, gab es einen kleinen Eklat auf dem Balkon hier an der Plaza Sant Jaume von Barcelona. Das Rathaus hatte das Volk gegrüßt. Oben waren die Offiziellen. Da war Jerry Arturo Mas. Dann waren Vertreter der Parteien, der Stadtverwaltung, Frau Ada Colau, auch die Bürgermeisterin. Und dann hat ein Abgeordneter eine Estelada rausgeholt. Estelada ist die katalanische Separatistenfahne, die hat die 7 Streifen Kataloniens, aber dann ein blaues Dreieck mit einem weißen Stern, und die wurde da rausgehängt. Und dann ist gleich einer der spanischen Abgeordneten dazugeeilt und hat ebenfalls versucht, eine spanische Fahne auszubreiten, und dann wurden beide Fahnen ganz schnell wieder vom Balkon verbannt, die wurden weggerissen, weggenommen. Das Ganze dauerte ungefähr eine Minute, aber das lief Tag und Nacht in Endlosloop in allen Nachrichten, auf allen Nachrichtensendern. Und das ist wirklich ein gelungenes Kunststück, um das Volk weiter zu verarschen mit diesem Fahnenkrieg. Das erinnert ein bisschen an diese Berlanga-Filme aus den 50er Jahren, wo die Schildbürger und die Bürgermeister aus diesen fürchterlichen kleinen spanischen Städtchen schlitzohrig und gierig und sich immer wieder verspekulierend so kleine Dorfintrigen inszeniert haben. Das ist ungefähr das Niveau einer Dorfintrige, das hier zur großen Politik hochstilisiert wird. Wir können nur den Kopf schütteln und können nur sagen, so ein unglaublicher Blödsinn. Ja, wenn ich Spanier wäre, würde ich sagen, son como niños, ne? Die führen sich auf wie Kinder. Aber es geht tief rein in die Leute. Es war Gesprächsthema Nummer 1. Das muss man sich einmal vorstellen. Es war Gesprächsthema Nummer 1 in allen sozialen Foren, auf Twitter und was da jetzt alles gibt. Es wurde gewhatsappt, das Video ging über die Welt, durch die Welt. Sie haben es geschafft, das Ganze zu einem Affentheater, zu einem unglaublichen Zirkus hochzustilisieren. Wir von Niemandsland beobachten das, schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, lachen uns auch immer wieder ein bisschen kaputt über so viel Unsinn und so viel Dummheit und so viel Theater. Vielleicht noch ein Lied der Gruppe Seet. Zum Wachmachen für alle Hörerinnen und Hörer, die morgens auch gerne spritzige, beschwingte Musik hören. Die Gruppe Seet aus Berlin. Ja, das wummert. Elektro. Bitte komm vorbei, ruinier mein Tag. Sag, dass du bleibst. Baby, bitte verschwende meine Zeit. midnight, the bad phone rings. A voice says she wanna do some dirty things. I make her booty bounce, lucky my bad got springs. Cause my day could talk, she'll make it sing. Spread your Ziploc candy all over the floor. Give me more, give me more, give me pussy galore. I'm going mad, kinda sad that we parched my bed. At least you're not dead, the fireman said. Mittlerweile herrliche Sonne hier im Zentrum von Barcelona und die Temperaturen sind auch wieder sommerlich. Nach ein paar etwas kühleren herbstlichen Tagen ist jetzt doch wieder so ein Spätsommer ausgebrochen. Willkommen noch einmal, es ist 20 vor 11, gefühlte Viertel vor 11, hier im Zentrum von Barcelona. Jo, Werner, was noch? Ja, ausgehend davon, hier von dieser Kampagne der rechtskonservativen Convergencia und ERC zur Unabhängigkeit von Katalonien, was an den Punkten, die dabei unter den Tisch gefallen sind, diese Liste könnte man ja ewig fortführen, unter anderem erneuerbare Energien, also nicht nur Korruption, ne? Aber gut, wir regen uns hier auf über die Situation in Spanien, wo also die spanische Regierung jetzt gerade wieder bei den Solarzellen, die Leute, die ihre eigene Elektrizität herstellen wollen, dass die jetzt auch noch bestraft werden. Und gut, aber wie sieht's in Deutschland aus? Ich meine, was da jetzt in den letzten Tagen in der Presse war, Stichwort Volkswagen, da geht's ja genau ums Gleiche, ne? Die gleichen Fragen, und hier in Spanien hat halt Deutschland den Ruf, ja, dort gibt's weniger Korruption und dort ist alles geordnet und geregelt und sauber, besonders Umwelt, ja. Und also ich habe immer dann gesagt, die Korruption und die, ist in Deutschland genau gleich groß, nur verstehen die es besser, das zu vertuschen. Na gut, und jetzt haben wir also Volkswagen, also eine andere große Ökologie-Lüge. Und also ich setze mal voraus, dass ungefähr bekannt ist, worum es geht, über diese gepanschten, manipulierten Abgaskontrollen bei Dieselmodellen bei Volkswagen. Aber was man halt dazu sagen muss, ich meine, dass eine Firma immer versucht, solche Sachen zu machen, wenn sie glauben, sie werden nicht erwischt dabei, das ist ja von vornherein klar. Aber jetzt in dem konkreten Fall war das eben vielen Leuten schon bekannt. Also Greenpeace hat das vor ein paar Jahren schon darauf hingewiesen, auf dieses Problem, oder auch die ganzen internen Abgastester, ne, die also bei Volkswagen jetzt in dem Fall selber diese Tests durchführen, die waren einfach unter irrealen, lächerlichen Bedingungen wurden diese Tests, diese Firmen intern durchgeführt. Ne? Da wird also die Abgasemission gemessen, zum Beispiel im Stand, ne, im Leerlauf. Ja. Oder wenn sie dann doch fahren, also mit laufendem Motor, aber fahren, das heißt, die Räder bewegen sich, aber die fahren dann nicht auf der Straße, sondern auf so Rollen, ne, wie beim TÜV ungefähr. Und unter welchen Bedingungen sind die dann so gefahren? Tempo zwischen 70 und 100 ohne Kurven, immer geradeaus, keine Steigung. Und da kann man natürlich dann schon die Abgaswerte runterfahren. Was ich auch glaube, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur bei Volkswagen stattgefunden hat, diese Sachen. Die spionieren sich doch gegenseitig aus. Also wenn das einer macht, machen das die anderen auch. Und ja. Das kann jetzt einen Rundumschlag geben, weil Volkswagen, VW wird ja auch zurückschlagen. Die werden sagen, die anderen machen das doch auch. Das wird als nächste Meldung durch die Weltpresse gehen. Wir brauchen uns nicht nur auf die Autoindustrie zu konzentrieren, gucken wir uns einmal an die Fleischindustrie, was da mit falschen Werten manipuliert wird. Die ganze Lebensmittelindustrie, die ganze Fastfood-Industrie, die arbeitet seit Jahren und Jahrzehnten mit falschen Werten, mit Industriefetten, die nicht richtig ausgewiesen werden, dieser ganze Etikettenschwindel, der ganze Bio-Etikettenschwindel, da heißt es dann freilaufende Hühner und wenn man hinguckt, sind das doch nur 3 Hühner, man sagt ja freilaufende Hühner, aber die anderen 1700, die sind eingesperrt in kleine Käfige und lauter solche Sachen. Ich würde sagen, in einer Welt, in einer Industriewelt, die davon lebt, die Waren immer billiger zu machen, die Löhne immer weiter zu senken, um das Massenpublikum immer weiter mit zweifelhaften Produkten zum Teil zu füttern, da bleibt sowas nicht aus. Das geht zulasten der Qualität. Es gab ja, wie Volker Pispers sagte, Klärschlamm in den Soßen von irgendeiner Soßenmarke. Da war Klärschlamm gefunden worden oder Schweinegülle und solche Ekelgeschichten passieren da. Oder denken wir nur an die berühmte Affäre mit dem Gammelfleisch und was es da alles gibt. Ja, also das ist gut möglich, dass jetzt Volkswagen hergeht und irgendwie andere auch denunziert, obwohl das vielleicht gar nicht notwendig ist. Das könnte auch von irgendwelchen Journalisten aufgedeckt werden. Aber jedenfalls finde ich eine interessante Reaktion von Volkswagen auch. Was machen sie jetzt? Also einmal wird mea culpa intoniert, ne? Der Winterkorn ist zurückgetreten und schon ersetzt durch den zeitjährigen Porsche-Chef. Und das auf der einen Seite mit dem Gesicht zum Publikum. Und dann beauftragen sie aber natürlich gleich ein sehr gutes, in Anführungszeichen, Rechtsanwaltsbüro, sauteuer. Und das ist das Rechtsanwaltsbüro, das damals BP benutzt hat nach der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko, um relativ billig davonzukommen. Und also in Deutschland ist es ein Riesenskandal, natürlich im Ausland auch. Volkswagen kennt ja jeder zur Erinnerung, was das ist. Das Auto. Und jetzt ist natürlich so, viele empörte Bürger fragen sich, ja, wie ist denn sowas möglich, dass da wieder einmal der Staat versagt hat und seine Aufsichtspflicht verletzt, seine Kontrollpflichten nicht nachkommt. Ne? Und fordern natürlich auch wie immer mehr Ethik, mehr Moral, einen grundlegenden Neuanfang und so weiter, wie damals bei der Krise vor ein paar Jahren, als die anfing, oder wie bei den Hypotheken Basuras, die von Banken verkauft wurden, Lehman Brothers oder Madoff in den USA mit seinem Pyramidensystem, wo er allerdings nur große Anleger betrogen hat. Und dann für die kleineren, die Kleinanleger, dann gibt's die Vorzugsbeteiligung hier in Spanien, die Bank ja und andere angeboten haben. Ne? Wie ist sowas möglich? Ja, ja, da kann man nur dazu sagen, da gibt's einen, der hat schon vor über 150 Jahren darüber nachgedacht, wie sowas möglich ist und hat dann eben ganz klar gesagt, das ist nicht nur möglich, sondern das muss so sein. Ne? Das ist eben der Staat in einem kapitalistischen System und er hat es dann auf diese einfache Formel gebracht. Die moderne Staatsgewalt ist nur ein Ausschuss, der die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Kapitalistenklasse verwaltet. Da braucht man nur nachzulesen. das Joch der Unterdrücker nicht länger dulden und die Schmach lacht nur der neuen Ideale, leert auf die alten die Pokale. Wir geben nicht nach, wir geben nicht nach, wir geben nicht nach. Dass Gott die arme Seele rette, aus Not, Gefahr und Ungemach. Und ruft nach euren guten Geistern, nach Polizei und Kerkermeistern. Wir geben nicht nach, wir geben nicht nach, wir geben nicht nach. Lasst Volkes Blut in Strömen fließen. Lasst uns erhängen und erschießen. Setzt uns den roten Hahn aufs Dach. Lasst Mörser und Haubitzen wüten, um euer Diebesgut zu hüten. Wir geben nicht nach, wir geben nicht nach, wir geben nicht nach. Nein, wir geben nicht nach. Lasst euer Höllenwerkzeug toben. Freiheit und Recht stehen auf der Schanze. Sieg oder Tod, jetzt geht's ums Ganze. Wir geben nicht nach, wir geben nicht nach, wir geben nicht nach. Wir geben nicht nach, wir geben nicht nach. Wir geben nicht nach. Niemals. Spend the hour with the journalist at the center of one of the most significant press freedom cases in decades. Einer der bekanntesten US-Journalisten im Moment ist Herr James Risen. Er beschreibt in einem Buch die gewaltige Industrie, die vom Kampf gegen den sogenannten Terrorismus lebt und kein Interesse daran hat, dass der Krieg beendet wird. Der New York Times-Journalist Risen, der ist 60 Jahre alt, wurde zweimal mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet, zunächst für die Hintergrundberichterstattung zu den Anschlägen des 11. September 2001 und 2004 für die Aufdeckung der flächendeckenden Überwachung amerikanischer Bürger durch die NSA. Der damalige Chefredakteur Bill Keller hatte die NSA-Enthüllungen auf Drängen des Weißen Hauses und mit Rücksicht auf die nationale Sicherheit, so hieß es damals, über ein Jahr lang zurückgehalten. Sie erschienen erst in der Zeitung, als Risen angekündigt hatte, sie in seinem Buch State of War zu veröffentlichen und entfachten einen Sturm der Entrüstung. In mehreren Verfahren ließ die US-Regierung nach den NSA-Enthüllungen wegen Geheimnisverrats gegen Risen ermitteln. Der Rechtsstreit begann unter George W. Bush, wurde aber auch unter Präsident Barack Obama ungemindert fortgesetzt. Risen protestierte gegen Zwangsvorladungen vor Gericht. Er verweigerte die von der Staatsanwaltschaft gewünschte Zusammenarbeit mit den Behörden ebenso wie die Preisgabe seiner Quellen. Der Fall ging bis vor den Supreme Court, den obersten Gerichtshof der USA. Dessen Urteil gab 2014 zunächst der Regierung recht. Erst auf zunehmenden öffentlichen Druck machte das Justizministerium endlich einen Rückzieher. Risens neues Buch Krieg um jeden Preis ist jetzt in diesen Tagen in Deutschland erschienen und hier in Spanien wird es auch erscheinen, jetzt Ende September. In den USA stand es wochenlang auf den Bestsellerlisten, immerhin. I'm conflicted. I know the damage that is done. Frage, Herr Risen, Sie haben Ihr Buch als Antwort auf die Obama-Regierung und Ihren Feldzug gegen investigativen Journalismus bezeichnet. Das klingt sehr düster. Risen, die Amerikaner haben Obama zwar als Anti-Bush gewählt, aber wahr ist, es ist seine Regierung, die aus vielen der vorübergehenden Antiterrorgesetze nach dem Ausnahmezustand von 9/11 permanente Gesetze gemacht hat. Unter Obama ist der Krieg gegen den Terror zum Normalzustand geworden. Das wird auf lange Sicht eines der großen Vermächtnisse seiner Präsidentschaft bleiben, auch wenn ihm das nicht gefallen wird. Und es stimmt auch, dass er im Namen dieses endlosen Krieges versucht hat, Wahrheiten zu unterdrücken, indem er gegen Whistleblower und die Presse vorging. Dieser Krieg dauert nun schon weit über ein Jahrzehnt und hat Schätzungen zufolge etwa $4 Billionen gekostet. Was haben diese Ausgaben gebracht? Risen, einige der Aktivitäten der amerikanischen Regierung haben geholfen, hier und da terroristische Bedrohungen zu reduzieren. Andererseits hat die Politik unserer Regierung in zahlreichen Ländern zu einer Destabilisierung geführt. Im Irak zum Beispiel, aber auch in Afghanistan, im Jemen und in Syrien. Ansonsten bleibt das Fazit negativ. Wir haben enorm viel Geld, Ressourcen und Personal verschlissen. Wir haben die Bürgerrechte der Amerikaner mit Füßen getreten. Wir haben unsere eigene Freiheit beschnitten. Warum beendet Obama den Krieg denn nicht einfach? Die Frage zu stellen, ob wir diesen Krieg gegen den Terror nicht exzessiv betrieben haben, wird politisch nicht belohnt. Das Resultat ist, dass dieser Krieg in keinem Verhältnis mehr zur tatsächlichen Bedrohung steht. Kein Politiker wird Probleme bekommen, weil er zu viel Geld gegen die terroristische Bedrohung ausgegeben hat. Das Gegenteil ist der Fall. Jeder hat große Angst, sich nach einem Anschlag vorwerfen zu lassen, zu wenig getan zu haben. Deshalb belässt man lieber alles so, wie es ist, oder investiert noch mehr in diesen Kampf. Frage an James Risen. Sie nennen erschreckende Zahlen. 2000 Privatfirmen leben inzwischen vom Geschäft mit dem Krieg. 850.000 Menschen haben direkten Zugang zu Geheimakten und produzieren ihrerseits wieder 50.000 geheime Berichte pro Jahr. Hört sich nach einer neuen Industrie an, die da herangewachsen ist? Risen, ja. Und auch die hat keinerlei Interesse, das Ganze zu beenden. Wir haben es mit einer Situation in unserer Geschichte zu tun, wie es sie noch nie gegeben hat. Es gibt eine beeindruckend große Gruppe von Leuten, deren Einkommen ausschließlich vom Krieg abhängt. Der Krieg ist ihr einziges Geschäftsmodell. Sie alle arbeiten im Verborgenen, in kleinen Käffern wie Tyson Corner in Virginia. Es sind Firmen mit Millionenumsätzen, von denen wir aber noch nie gehört haben. Die Firma General Atomics zum Beispiel gehört zu den größten Profiteuren dieser Politik. Das Unternehmen, das zwei Brüdern zugehört, baut Drohnen. Allein 2012 hat es staatliche Aufträge in Höhe von $1.8 Milliarden bekommen. Was bedeutet es für eine Demokratie, wenn große Teile des Kriegsgeschäfts privaten Unternehmen übertragen werden? James Risen, wir nehmen damit hin, dass Teile der Geheimdienstwelt privatisiert werden, dass vertrauliche Berichte von Privatpersonen und nicht nur von Regierungsbeamten geschrieben werden und dass der Krieg der Maxime des Profits unterliegt. Die Privaten haben ein großes Interesse daran, die Terrorgefahr nicht kleinzureden, die Bedrohung in ihren Einschätzungen also größer zu machen, als sie ist. Was aber noch schlimmer ist, es findet keine öffentliche Debatte mehr über diesen Krieg statt. Das ist der große Unterschied zu Vietnam. Damals gab es Zwangsrekrutierungen, Leute, die eingezogen werden sollten, haben sich dagegen gewehrt. Das hat zu großen Protesten geführt. Da wir die Kriegslogistik aber nun an Private ausgelagert haben, protestiert auch keiner mehr. Spiegel, Sie werfen der Regierung vor, $1 Millionen im Krieg gegen den Terror verschwendet zu haben. Insbesondere im Irak sollen irrsinnige Summen einfach verschwunden sein. Risen, ja, allein in den Jahren 2003 und 2004, das haben meine Recherchen ergeben, wurden von einem Ableger der Notenbank in New York, Achtung, ungefähr $14 Milliarden in bar nach Bagdad in Transportflugzeugen ausgeflogen. Einiges davon ist spurlos verschwunden. Während meiner Recherchen erfuhr ich von $2 Milliarden aus diesem Bestand, Achtung, die in einem Bunker im Libanon versteckt wurden. Das Geld ist bis heute dort. Frage, und wie kam es dorthin? Risen, das ist ja das Verrückte. Niemand hat sich bisher die Mühe gemacht, aufzuklären, wer es gestohlen hat. Der amerikanischen Regierung scheint das vollkommen egal zu sein. Es gab keine Buchhaltung und keinerlei Kontrolle darüber, wohin alle diese Mittel flossen. Ein einziger, der Generalinspektor in Bagdad, Stuart Bowen, den George W. Bush ernannt hatte, versuchte, dem verschwundenen Geld nachzugehen. Bowens Leute hörten von Kisten voller Bargeld, die aus den Büros der Übergangsverwaltung hinausgetragen wurden, ohne Belege, wohin sie gingen, und von Offizieren der US-Armee, die angesichts der gewaltigen Menge an Bargeld $10,000 abgezweigt hatten, die Taschen vollgestopft, die Uniformtaschen waren vollgestopft mit Dollarscheinen. draft of the story, and he goes. Letzte Frage. Sie mussten als Journalist erleben, dass die Regierung gegen Sie wegen Ihrer Enthüllungen ermittelt. Gefährdet der Krieg gegen den Terror die Pressefreiheit? Risen. Die Obama-Regierung verfolgt Whistleblower wie keine Regierung vor ihr. Das gleiche gilt für ihr Vorgehen gegen Journalisten. Ich würde sagen, dass es keine Regierung seit Richard Nixon gab, unter der es um die Pressefreiheit so schlecht bestellt war wie unter Obama. Ich empfehle das Buch James Risen, Krieg um jeden Preis, auf Deutsch. Erschienen im Westend Verlag Frankfurt am Main, 320 Seiten, 17,99 €. Auf Englisch State of War. James Risen. Was between, I think in, it was in probably early October, late September. James Risen, James weiß ich, aber Risen, wie schreibt man das? Mit I? R-I-S-E-N. Aha. Riesen, Risen. Gut. Ich meine, so von dem Inhalt, was du jetzt vorgestellt hast, so irgendwo hat es natürlich immer existiert, ne? Weil da jetzt gerade die Sprache war vom Vietnamkrieg, in der Zeit des Vietnamkriegs und auch früher schon, hat man das genannt, den militärisch-industriellen Komplex. Ne? Aber ich finde es ganz gut, wenn man so, das hat man ja immer im Kopf noch seither, wenn das jetzt nach 40 oder noch mehr Jahren durch neue Daten ein bisschen aufgefrischt und aktualisiert wird. Was soll das kosten, das Buch? 17,99 € erschienen im Westend Verlag in Frankfurt am Main. Dann kaufe ich mir mein Weihnachtsgeschenk vielleicht dieses Jahr jetzt schon. Gut, ich hoffe, dass du dann eine etwas umfangreichere Rezension über dieses Buch hier vorstellen kannst und vielleicht auch ganze Passagen zitieren oder wir können auch daraus lesen, unsere historischen Lesungen veranstalten. Meine Damen und Herren, es ist gefühlte 11 Uhr. Noch ein Lied und dann kommen wir zu den vermischten Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Nicht, mit was ihr es zu tun habt. Die Lichter eurer Stadt prallen an mir ab. Eure Ampeln stehen auf Rot. Na und? Eure Geschichte interessiert mich nicht. Dort, wo ihr grabt, da war ich schon ein Loch. Wir tanzen. Wir tauchen, wir atmen, immer noch tief unter dir, durch dich durch, du Moloch. Moloch. Andere Sphären, werde manche Straße, manchen Platz von ganz tief unten unterqueren. Mag sein, mein Freund, dass du nach oben strebst. Das hilft dir wenig, da du doch am Leben klebst. Ich werde da sein, wenn man dich begräbt. Moloch. Land. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 26. September 2015. Ich begrüße Sie zum Katastrophenblock und zu den kommentierten Meldungen. Berlin, Thema Asylpolitik. Ein Kommentar im Spiegel dazu, da heißt es, Glaubenssätze sind hinweggefegt. Der grüne Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, fordert seine Partei zu einem Richtungswechsel in der Flüchtlingspolitik auf. Die schiere Zahl der Flüchtlinge, so schreibt Palmer, in einem Positionspapier habe die Grundfesten der deutschen Asylpolitik hinweggefegt. Das betreffe Konservative wie linke Glaubenssätze in gleichem Maße. Die Konservativen müssten dauerhafte Einwanderung und Integration akzeptieren. Die asylfreundlichen Grünen müssen andererseits einsehen, dass die Aufnahmefähigkeit der Gesellschaft und des Staates an eine Grenze kommt. In der aktuellen Krisensituation, so Palmer, sei es nicht akzeptabel, 40% der Asylplätze mit Menschen aus den Balkanländern zu belegen. Stattdessen müsse die Politik eine Priorität zugunsten der Kriegsflüchtlinge setzen. Palmer spricht sich dafür aus, die Balkanstaaten europaweit zu sicheren Herkunftsländern zu erklären und die Verfahren dieser Flüchtlinge noch in den Erstaufnahmeeinrichtungen abzuschließen. Man brauche nun rasche Lösungen, die es nicht ohne grüne Zustimmung im Bundesrat geben kann. Der Spiegel kommt diese Woche mit einem unglaublich interessanten Titelbild. Da sieht man Mutter Angela Merkels Politik in Zweiteuropa. Man sieht Angela Merkel als heilige Mutter Teresa von Kalkutta mit der Nonnentracht, mit dem Nonnenkopftuch ausgestattet. Im Hintergrund sieht man Flüchtlinge und eine Friedenstaube schwebt im blauen Himmel. Und Angela lächelt, ein bisschen monalisisch, ein bisschen verzückt, entrückt in die Kamera bzw. dem Zuschauer entgegen. Kritik kommt nun auch von allen Seiten, aber auch viel Lob. Angela Merkel, schreibt der Spiegel hierzu, setzt ihr ganzes Vertrauenskapital für die Flüchtlinge ein. Doch europäische Partner rebellieren und Parteifreunde glauben, dass der Kanzlerin vor lauter Barmherzigkeit der Sinn für die Realität abhanden gekommen ist. Die Kanzlerin hat vor 3 Wochen erklärt, dass Deutschland ein freundliches Land sei, das Menschen willkommen heiße, die vor Krieg und politischer Verfolgung fliehen. Es waren Sätze, wie man sie von ihr nicht kannte, frei von Taktik und Berechnung. Sie machten in Windeseile die Runde, sie wurden verbreitet über Facebook und Twitter per Mail und SMS. Zehntausende, vielleicht Hunderttausende machten sich auf den Weg nach Europa. In Ungarn werden Flüchtlinge inzwischen mit Wasserwerfern und Tränengas vertrieben. An der deutschen Grenze zu Österreich stehen wieder Polizisten, um den Strom der Verzweifelten wenigstens zu kanalisieren. Hat sich Merkel verrechnet? Wächst ihr alles über den Kopf? Fragt der Spiegel. Am 18. September 2005, genau vor 10 Jahren, begann die Ära Merkel. Damals gewann sie, wenn auch nur knapp und glücklich, die Bundestagswahl gegen Gerhard Schröder. Wann würde man Merkel vom Sockel stoßen? 10 Jahre sind es nun, aber der Moment, sie auszuschalten, kam bisher noch nicht. Merkel war die große Unwahrscheinliche der deutschen Politik, schreibt der Spiegel. Weiblich, ostdeutsch und fremd in der männerdominierten West-CDU. Aber ihre Waffe hieß Vorsicht. Mit ihr rang sie alle Gegner nieder. Jetzt ist nur noch Merkel da. Nun heißt es, mit den Flüchtlingen habe sie endlich ein Thema gefunden, nach all den Jahren des Zögerns und Zauderns. Aber das ist eine oberflächliche Betrachtung der Dinge. Es geht inzwischen um viel mehr als nur um die Flüchtlinge, schreibt der Spiegel. Merkel versucht, Deutschland zu einer moralischen Führungsmacht in Europa zu machen. Darin steckt auch ein Hauch Hybris. Deutsche Kanzler haben sich am Ende immer um einen Konsens in der EU bemüht. Merkel hat nun einen Sonderweg eingeschlagen. Sie ist, was die Flüchtlinge anbelangt, ein Solitär. Beschimpft von Osteuropa, alleingelassen von Großbritannien. Der Nachbar Österreich applaudiert zwar nett, aber ist froh, dass die Flüchtlinge gleich weiter nach Deutschland reisen. In Merkels Partei kippt die Stimmung. Viele glauben, dass Merkel die Dinge entgleiten, dass sie eine große Geste getan hat, jetzt aber versagt bei der Verwaltung der Flüchtlingskrise. Tatsächlich hat sie, wie der Innenminister, all die Warnungen vor den steigenden Flüchtlingszahlen monatelang ungehört verhallen lassen, schreibt der Spiegel. Auf Kritik reagiert Merkel nicht wie sonst mit sanfter Überzeugung, sondern mit einer Art Basta-Politik. Als sie am Dienstag sagte, sie werde sich nicht dafür entschuldigen, dass Deutschland ein freundliches Gesicht gezeigt habe, denn andernfalls wäre das nicht mein Land, steckte darin nicht nur ein Rüffel für die Kritiker. Es war eine unverhohlene Drohung. Wenn ihr mir nicht folgt, dann müsst ihr euch eine andere Kanzlerin suchen. Oder einen anderen Kanzler backen. Was ist los mit Merkel? Die Deutschen hatten geglaubt, sie würden ihre Kanzlerin kennen. Ihre Popularität speiste sich bisher aus ihrer Berechenbarkeit, aus ihrer etwas ermüdenden Besonnenheit. Nun aber blitzt ein Idealismus hervor, eine lutherische Unbedingtheit, und die Welt weiß nicht mehr so recht, was sie von dieser Kanzlerin halten soll. In Israel und den USA wird Merkel gefeiert. Ein Bravo für die Kanzlerin, formulierte die New York Times. Deutschland verhalte sich nobel und lobenswert, sagt der israelische Historiker Tom Segev. Aber bei Deutschlands europäischen Partnern ist die Begeisterung sehr gebremst. Es ist nicht nur Ungarns Premier Viktor Orban, der ganz offen gegen Merkels Politik rebelliert. Merkel hat mit ihrer Einladung an die Flüchtlinge eben nicht nur für Deutschland gesprochen, sondern auch für ganz Europa, das jene Menschen jetzt aufnehmen soll, die die Kanzlerin mitgerufen hat. Die Flüchtlinge haben das Potenzial, den Kontinent zu sprengen, schreibt der Spiegel. Merkel hat selbst dafür gesorgt, dass es so weit kommen konnte. Europa will dem deutschen Verständnis von Humanität nicht folgen. In der britischen Regierung herrscht kaum verhohlenes Entsetzen über den Kurs der Kanzlerin. Innenministerin Theresa May sagte am Mittwoch, es sei wichtig, den Menschen in den Bürgerkriegsregionen zu helfen, nicht denen, die stark und reich genug sind, nach Europa zu kommen. Merkels Plan, Flüchtlinge auf die EU-Mitgliedsländer zu verteilen, lehnt May kategorisch ab. Und wie sieht's in Frankreich aus? Frankreichs Präsident François Hollande, den Merkel eigentlich als Verbündeten in der Flüchtlingskrise ausgemacht hatte, bleibt auf Abstand. 1000 Flüchtlinge wolle er von Deutschland übernehmen, sagte Hollande mit großer Geste. Eine lächerlich geringe Zahl. In diesen Tagen muss Merkel schon dafür dankbar sein. Wir haben nie unrealistische Hoffnungen geschürt, sagt ein Berater des französischen Präsidenten. Ein kleiner Vorwurf an Merkel. Der deutsche Innenminister Thomas de Maizière ist schon dabei, die deutsche Asylpraxis zu ändern. Er plant, sogenannte Dublin-Flüchtlinge nur mit einer Reisebeihilfe zur Deckung des unabweisbaren Reisebedarfs zurückzuschicken in jene Länder, in denen sie die EU zuerst betreten haben. Das passt so gar nicht zum Bild der barmherzigen Angela Merkel. Deutschland könne nicht alle Menschen aus Krisengebieten aufnehmen, sagt de Maizière in einem Spiegel-Interview von letzter Woche. Die Nachrichten vom Tage in 100 Sekunden, übernommen von der Tagesschau. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. EU und USA wollen Abgastests verschärfen. Als Konsequenz aus dem VW-Skandal planen die Behörden, die Emissionen von Fahrzeugen jetzt auch unter normalen Fahrbedingungen im Straßenverkehr zu kontrollieren. Bisher wurden die Tests nur auf dem Prüfstand durchgeführt. Russland und Ukraine legen Gasstreit bei. Die beiden Länder einigten sich in Brüssel auf neue Lieferbedingungen. Die Vereinbarung gilt zunächst bis zum kommenden März. In dem Streit hatte die EU vermittelt. Für die Versorgung von EU-Staaten mit russischem Gas ist die Ukraine das wichtigste Transitland. Asylleistungen in der EU. Unionsfraktionschef Kauder plädiert für ein einheitliches europäisches Asylrecht. In der Funke Mediengruppe sprach er sich für die Angleichung von Sozialleistungen aus. Asylberechtigte erhalten in Deutschland nach Kauders Ansicht im Vergleich zu anderen EU-Ländern relativ hohe Leistungen. Papst Franziskus in den USA. Zum Abschluss seines Besuchs in New York hat der Papst mit etwa 20.000 Menschen eine Messe gefeiert. Zuvor hatte er vor den Vereinten Nationen gesprochen und die Weltgemeinschaft eindringlich zum Kampf gegen Armut und Umweltzerstörung aufgefordert. FC Ingolstadt bleibt in der Fußball-Bundesliga auswärts weiter ungeschlagen. Der Aufsteiger spielte gestern Abend beim 1. FC Köln 1:1. Die Gastgeber kletterten damit vorübergehend auf Platz 5. Ingolstadt ist Sechster. Das Wetter: zunächst örtlich Nebel oder Hochnebel, danach teils sonnig, teils bedeckt. Höchstwerte 12 bis 20 Grad. Hat dir das Resultat Köln-Ingolstadt nicht gefallen, 1:1? Hättest du besser gefunden, wenn Köln gewonnen hätte? Ja, mein kölscher Herz, das schlägt immer noch mit dem FC, aber wahrscheinlich ist das Blödsinn. Ja, vielleicht solltest du dann auch mal nachforschen. Ich habe immer gedacht, dein Herz schlägt für Dortmund, aber beides gleichzeitig, das geht doch eigentlich. Doch, doch, das ist wie, du kannst ja auch in mehrere Damen dich verguckt haben. Gut, wir hatten gehört, die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung ist europaweit mittlerweile sehr umstritten. Die sind alle ziemlich verzankt. Werfen wir mal einen Blick in die junge Welt. Da heißt es, Putin steh uns bei. Kooperation statt Konfrontation. Bundesregierung für Verhandlungen mit Assad und Aufhebung der Russland-Sanktionen. Die nicht enden wollende Ankunft von Flüchtlingen in der EU und vor allem in Deutschland bringt die Bundesregierung zur außenpolitischen Kurskorrektur. Kooperation statt Konfrontation steht mit einem Mal auf der Berliner Agenda. Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU sieht ein, dass eine Lösung des Syrien-Konflikts und ein Zurückdrängen der Terrorgruppe Islamischer Staat nur mit Präsident Bashar al-Assad zu erzielen ist und nicht gegen diesen. Nach dem EU-Gipfel zur Flüchtlingskrise in Brüssel bekundet die deutsche Regierungschefin am Donnerstag, es muss mit vielen Akteuren gesprochen werden, auch mit Assad. Ihr Vize, Wirtschaftsminister Gabriel, spricht sich zudem für eine 180-Grad-Wende im Verhältnis zu Russland und die Aufhebung der Wirtschaftssanktionen aus. Wir brauchen eine Verständigung mit Russland, so der SPD-Chef am Freitag. Es könnte nicht einerseits Strafmaßnahmen dauerhaft aufrechterhalten werden, während man andererseits um Zusammenarbeit bitte. Gabriel mahnte, der Konflikt um die Ukraine kann nicht das Verhältnis Deutschlands, Europas und der Vereinigten Staaten zu Russland so stark belasten, dass Russland als Partner in Syrien ausfällt. Auch die CSU schickt Liebesgrüße nach Moskau. Wenn die Sanktionen einem gemeinsamen Engagement in Syrien im Wege stehen, müssen wir dem Ziel einer Konfliktlösung in Syrien den Vorrang geben, wird die bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner im Münchner Merkur vom Freitag zitiert. Die Flüchtlingskrise schaffe eine neue Situation, in der es wichtig werde, die Kontakte zu Russland zu intensivieren, so die CSU-Politikerin weiter. Es ist Zeit, das offen auszusprechen und offensiv vorzugehen. Ohne Russland werde man die Situation in Syrien nicht in den Griff bekommen. Für den Kampf gegen den Islamischen Staat ist die Zusammenarbeit mit Russland unverzichtbar, so Aigner. Gut, das sind neue Töne, die da aus Berlin kommen, und da kann man nur hoffen, dass das fruchtet. Die Amerikaner und das Pentagon und die Kriegsindustrie wird da natürlich gegen sein. Die wollen sich ihr Geschäft mit dem Krieg natürlich nicht vermiesen lassen. Aber ich glaube, wenn da die richtigen Leute an einem Strang ziehen, dann kann man und muss man diesen blutigen Zirkus im Nahen Osten beenden. Ja, also wenn Mutter Teresa, Mutter Angela in dem Fall, in diesem Punkt ist ja alles sehr sympathisch, diese Botschaft. Und jetzt muss man nur sehen, wie mittelfristig, sagen wir, der kleine Mann auf der Straße reagiert in Deutschland. Im Moment gibt es immer noch genug Anzeichen, dass da eine Bereitschaft da ist, in der Asylfrage den Flüchtlingen zu helfen. Allerdings von Staatsseite her in Bayern sind jetzt schon ganz viele Leute eingelocht, die einfach privat, weil sie helfen wollten, Leute über die Grenze gefahren haben und dann festgenommen wurden bei Polizeikontrollen und jetzt als Schleuser angeklagt werden. Und wie gesagt, die Reaktion von den sogenannten einfachen Leuten auf der Straße, wie lange das anhält, ist eigentlich die Frage. Ne? Und natürlich kann man sagen, die Deutschen sind auch emigriert Ende vom 19. Jahrhundert, um die Jahrhundertwende. Dann nochmal unter den Nazis und so. Wir könnten auch, oder wir sind als Deutsche schon mal in dieser Situation gewesen, deshalb sind wir jetzt moralisch verpflichtet. Ja, und dann passt irgendwie auch zu diesem Thema ein anderer Flüchtling, Walter Benjamin, ist jetzt genau 75 Jahre her, dass der gestorben ist, also Selbstmord gemacht hat hier in Portbou, ist geflohen zuerst nach Frankreich, dann hat er in Marseille kein Visum bekommen und ist dann illegal über die Grenze gegangen nach Spanien, wurde dann von der Polizei festgenommen und hat sich dann offenbar umgebracht aus Angst davor, dass sie ihn wieder ausliefern würden an das Vichy-System in besetzten Frankreich. Ne? Und zu diesem Menschen hat er dann Bertolt Brecht, der war befreundet mit ihm, hat dann gesagt, der Tod von Walter Benjamin sei der erste ernsthafte Verlust, den Hitler der deutschen Literatur zugefügt hat. Das ist natürlich ein bisschen gewagt, sowas zu sagen, ja. Hat er zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade nur ganz spontan ein, mühsam vergessen, der 1934 schon im KZ gestorben ist und viele andere auch noch. Ne? Aber gut, vielleicht hat er sich bezogen auf, weiß ich, das intellektuelle Niveau von Benjamin und so. Und in diesem Sinne hat er ja vielleicht sogar recht. Ne? Also wirklich erste Sahne, muss man sagen. Und er hat auch, was vielleicht ein großes Verdienst von ihm ist, dass er gesagt hat, wenn sich Literatur nur im literarischen Rahmen abspielt, also dann bleibt sie unfruchtbar. Also l'art pour l'art nicht, sondern Literatur muss vor allem wollen, diese Welt zu ändern. Also ganz klares Plädoyer dafür, sich zu engagieren. Irgendwo erinnert das auch an Karl Marx. Ne? Er war ja nie organisiert in der KPD, aber doch sehr nahe, am Anfang eher so anarchistisch ein bisschen angehaucht. Dann hat er sich mehr Marxismus genähert, ohne eben in die KPD einzutreten. Er hat dann später mit Adorno und Horkheimer zusammen, aber erinnert eben auch diese Haltung, wenn er über Literatur spricht und ihre Funktion auch wieder an die gleiche Person, die wir vorher zitiert haben, die die Staatsrolle analysiert hat, und diese gleiche Person hat eben damals schon gesagt, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kömmt darauf an, sie zu verändern. Seine Heiligkeit Papst Wojtyla ist an einem geplatzten Wechsel in Rom geplatzt. Themenwechsel. Es geht um das Klima, es geht eigentlich um die Existenz der Menschheit auf diesem Planeten. 8 Wochen vor dem Gipfel in Paris zeichnet sich ab, dass die Regierungen ihre Ziele zum Stopp des Treibhauseffekts verfehlen werden. Die Frage ist, sind die Folgen noch beherrschbar? Man hat Filme und Fotos gesehen von US-Präsident Obama, der 3 Tage in Alaska war. 3 Tage hatte er sich Zeit genommen für ein Thema, das den Globus bedroht wie kein zweites, nämlich den Klimawandel. Er sprach so eindringlich wie noch kein US-Präsident vor ihm von überschwemmten Ländern, aufgegebenen Städten, von Feldern, auf denen nichts mehr wächst. Wir handeln nicht schnell genug, warnte Obama, denn das Klima verändere sich rascher als der Kampf um seinen Schutz. Es drohten politische Unruhen, die Konflikte auf der ganzen Welt auslösen könnten. Hier so schreibt der Spiegel. Im Herbst seiner Amtszeit gibt Obama den Klimaretter. Die Frage ist nur, ob sein Appell noch rechtzeitig kommt. Ende November wollen sich die Staatenlenker aus 196 Ländern in Paris treffen. Sie treffen sich, um die Klimaerwärmung auf insgesamt 2 Grad zu begrenzen. Auf jenes Ausmaß also, von dem die Experten annehmen, dass die Folgen des sogenannten Treibhauseffekts noch halbwegs zu beherrschen sind. Und so wollen sie einen Vertrag aushandeln, der sie verpflichtet, nur noch so viel Kohlendioxid und andere Treibhausgase zu emittieren, dass das Ziel auch zu erreichen ist. Jeder nach seinen technischen und finanziellen Möglichkeiten. Die reicheren Länder wollen finanziell helfen, den ärmeren Ländern soll geholfen werden. Doch schon jetzt, 8 Wochen vor dem Gipfel, ist absehbar. Der Basar von Paris wird sein Ziel verfehlen. Die Summe der nationalen Beiträge reicht nicht für das 2-Grad-Ziel, sagen die Klimaexperten im Bundesumweltministerium. Und der Potsdamer Klimaökonom Ottmar Edenhofer warnte vor vergangene Woche im Spiegel, Zitat, das Fenster schließt sich gerade. Die Politiker haben die Dringlichkeit des Problems nicht verstanden. Dabei sind die Warnsignale unübersehbar. In Mitteleuropa jagt ein Rekordsommer den nächsten. 2014 gilt weltweit als das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Und die ersten 8 Monate des neuen Jahres setzten den Trend unerbittlich fort. Im Pazifik häufen sich die Monster-Taifune und nun warnen die Klimaforscher auch noch vor El Niño, der sich mit einer Wucht aufbaue wie nie zuvor. Um den Temperaturanstieg zu begrenzen, müssten die Regierungen den Einsatz von Kohle bei der Stromproduktion verringern. Doch davon kann keine Rede sein. Energie aus Kohle ist so billig wie lange nicht mehr. Sie wird weiter ausgebaut und massiv mit Steuergeldern subventioniert. Allein 2013 wurde der Verbrauch fossiler Energieträger mit knapp 350 Milliarden Dollar subventioniert. Auch innerhalb Europas ist der Ausstieg aus der Kohleförderung längst nicht Konsens. Unglücklicherweise werde innerhalb der EU über den Ausstieg aus der Kohleverbrennung debattiert, klagte der neue polnische Präsident Andrzej Duda kürzlich in Bonn. Das sei ein historischer Fehler, schließlich besitze Polen noch Vorräte für mindestens 200 Jahre. Wo weltweit Ideen, Mut und Dynamik gefragt wären, dominieren Gleichmut und Trägheit. Beim Gipfel in Lima im vergangenen Dezember hatten die Staats- und Regierungschefs vereinbart, dass jedes Land den Beitrag definieren soll, den es für den Klimaschutz aufbringen kann. Bis Ende März 2015 hätte das passieren sollen, so die Verabredung. Und was passierte? Ende März hatten gerade mal 33 Regierungen ihre Pläne bekannt gegeben. Ende vergangener Woche waren es 62 von 196 Regierungen. Knapp die Hälfte davon sind die 28 EU-Mitglieder. Hierzu schreibt der Spiegel am Ende eines längeren Artikels: Viele wären schon froh, wenn bis zur Pariser Konferenz wenigstens noch der eine oder andere Minischritt gelingt. Etwa kommende Woche am Rande der UNO-Vollversammlung in New York. Wenn Obama den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping, Jinping trifft, vielleicht auch den indischen Premier Narendra Modi oder wenn Angela Merkel Anfang Oktober nach Indien fliegt. Auch dort wird sie mit Modi über Klimaschutz im Großen und im Kleinen sprechen. Vielleicht hilft es ja, dass sich große Investoren, Banken und Versicherungen aus dem Geschäft mit der Kohle verabschieden. Der norwegische Staatsfonds, der größte der Welt, investiert nicht mehr in Kohle. Der französische Versicherer AXA ist ausgestiegen und internationale Großbanken haben reagiert und ihre Kreditvergabe an Kohleförderer eingeschränkt. Es geht um viel in Paris, aufs Klima bezogen eigentlich um alles. Staatssekretär Flassbart hierzu: Einen weiteren Schuss haben wir nicht mehr. Schaue vertrauensvoll in die Zukunft. Liebe Freunde, der Herr sprach, hebe deine Augen auf. Ein Blick in die Presse vom heutigen Samstag. Der Spiegel kommt mit einem Riesenaufmacher: Flüchtlinge. Regierung will Syrern ohne Asylverfahren Aufenthalt gewähren. Man sieht die Hallen, die Turnhallen. Ein Turnhallenfoto, wo alles vorbereitet ist. Um den Andrang von Flüchtlingen bewältigen zu können, plant das Kanzleramt, Syrer aus dem Asylverfahren herauszunehmen. Sie sollen nach Spiegelinformationen dann aber keine Verwandten nachholen dürfen. Jugendherbergen wollen tausende Flüchtlinge unterbringen. Das Jugendherbergswerk reagiert auf die Wohnungsnot bei Flüchtlingen. Ab Oktober wollen die ersten Häuser ihre Zimmer Zuwanderern zur Verfügung stellen. In einem ersten Durchgang sollen 3.800 Menschen bedacht werden. Da tut sich also einiges in Deutschland. Einiges Gute natürlich, bei allem Schlechten, was sonst so zu vermelden ist. Esteu escoltant Niemandsland, un programa de radio en llengua alemana. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. VW-Affäre. USA und EU kündigen schärfere Abgastests an. Der VW-Skandal um manipulierte Autos hat auch für alle Hersteller Folgen. USA und EU wollen künftig die Emissionstests verstärken. Teile der SPD verlangen einen Massenrückkauf der in Deutschland betroffenen Fahrzeuge. Hullo. Massenrückkauf, das wäre natürlich ein Milliardenverlust für diesen Großkonzern. Aber bei dem Reibach, den die machen, können die sich das doch eigentlich durchaus leisten, ein schadhaftes Produkt zurückzunehmen. Es gibt einen Pentagon-Bericht. Syrische Kämpfer sollen US-Waffen an Extremisten weitergegeben haben. Werner, ich erinnere mich an deine Nachricht von letzter Woche über die christlichen Waffen, wo Bibelsprüche und das Kreuz eingeritzt sind in die Gewehrkolben oder was. Hierzu kommt heute die Meldung: Schwerer Rückschlag für das Pentagon im Kampf gegen islamische Extremisten in Syrien. Von den USA trainierte Rebellen sollen Qaida-nahen Kämpfern Militärgerät ausgehändigt haben. Scheinheilige Schweinepriester, kann man da sagen, weil es unter der Hand bekannt ist, dass sie den islamischen Staat finanzieren und Waffen an alle Seiten verkaufen. Wenn sie jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und ihre Kleider zerreißen, dann ist das eine fürchterliche Geste für die Galerie. Es ist ein scheinheiliges Gewimmer, das man wirklich nur bespucken sollte. Riesenmeldung: Marathon durch die Millionenstadt. Franziskus in New York. Kaum 40 Stunden verbringt Papst Franziskus in New York. Die Metropole feiert ihn wie einen Popstar und bejubelt seine Botschaft. Die harsche Realität ist jedoch nie weit entfernt. Dazu gibt es jetzt jede Menge Fotos hier zu bewundern. Dann noch eine Meldung zum Thema Papstzitate. wenn Franziskus Klartext spricht. Todesstrafe, Flüchtlingskrise, Kapitalismus. Auch auf seiner US-Reise mischt sich Papst Franziskus in aktuelle politische Debatten ein. Hier haben wir eine kleine Auswahl seiner Zitate. Ich glaube, es lohnt sich, da mal kurz reinzulesen. Papst Franziskus hat sich also den Ruf erarbeitet, die Dinge etwas anders zu machen als seine Vorgänger. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit setzte der Argentinier ein Zeichen der Bescheidenheit. Er wollte nicht in den apostolischen Palast ziehen und machte die Geste der Fußwaschung wieder salonfähig. Auf seiner USA-Reise ist Franziskus nun nicht in einer abgedunkelten Limousine unterwegs, sondern, Achtung, in einem Fiat 500. Auch scheut er sich nicht, in politischen Debatten einzugreifen. Hier haben wir eine kleine Auswahl von Zitaten. Die ist auf der Spiegel-Homepage veröffentlicht. Zum Thema Flüchtlinge. Wir dürfen nicht über ihre Anzahl aus der Fassung geraten, sondern müssen sie vielmehr als Personen sehen. Geäußert am 24.09.2015 von dem US-Kongress. Wir müssen Flüchtlinge aufnehmen, weil das ein Gebot der Bibel ist. Ebenfalls am 14.09.2015 in einem Interview mit einem portugiesischen Radiosender. Die verschlossene Familie, die verschlossene Pfarrgemeinde, das verschlossene Land, all das kommt von uns und hat nichts mit Gott zu tun. Und so weiter. Tolle Zitate. Jede Menge. Dann zum Thema Klima. Mr. President, ich finde es ermutigend, dass Sie eine Initiative zur Verringerung der Luftverschmutzung vorschlagen. Die Dringlichkeit des Themas, so scheint es mir, zeigt, dass der Klimawandel ein Problem ist, das nicht länger einer kommenden Generation überlassen werden darf. Zum Thema Armut. Der Aufruf, auf den Schrei der Armen zu hören, nimmt in uns menschliche Gestalt an, wenn uns das Leiden anderer zutiefst erschüttert. Sowas predigt Papst Paul in den USA, das ja ein Land ist, das dem Lutheranismus verpflichtet ist und wo der protestantische Geist den Menschen sagt, jeder ist seines Glückes Schmied. Wenn Gott will, mein Sohn, dass du reich bist, dann ist das Gottes Wille und dein Fleiß. Wenn du reich geworden bist, dann heißt das, du hast gut vor Gottes Antlitz gearbeitet. Wenn du arm bist, dann bist du das auch selber schuld. Der predigt also, dass das mit diesem ganzen protestantischen Selbstverschuldungsquark wenig zu tun hat. Zum Thema Kapitalismus sagt er, auch in der entwickelten Welt sind die Auswirkungen von ungerechten Strukturen und Handlungen deutlich sichtbar. Wenn die Politik wirklich den Menschen dienen soll, darf sie nicht Sklave der Wirtschaft und Finanzwelt sein. Und so weiter. Es gibt viele, viele, viele Zitate. Ich kann sie nicht alle lesen, aber die Zitate sind wirklich ermutigend, toll und eine Botschaft. Und solche Töne hört man normalerweise in den USA nicht. Wer da hinkommt, der redet mehr von Investitionen und benutzt eben die Orwellsche Neusprache, um die Probleme als strukturelle Geschichten zu verkleistern und mit welchen Vokabeln die da immer weiter rumfuchteln. Junge Welt vor dem Kollaps. Zusammengepfercht. Baden-Württembergs Landeschef Kretschmann reagiert nach Beschwerde auf katastrophale Zustände im Ellwanger Flüchtlingslager. Es ist natürlich jetzt nicht nur alles Zucker, was kommt. Es gibt Reibereien, Konflikte und, wie gesagt, katastrophale Zustände in den Flüchtlingslagern. Vorwärts aber wohin? Altbackenes Führungssystem, verspieltes Image, drohende Milliardenstrafen, VW-Aufsichtsrat beriet Wege aus der Betrugskrise und so weiter. Ich möchte hiermit den Katastrophenblock beenden und zwar mit einem Lied von dem schon für mich zumindest legendären Album Wir heben ab von Ben Becker und The Zero Tolerance Band. Das Lied Wir heben ab. Wir müssen raus. bin ich da, morgen bin ich hier, ohne Zwischenstopp. Morgen bin ich bei dir, habe ich gesagt. Da habe ich mich vertan. Maschine brennt, wir steigen aus. Maschine brennt, wir müssen raus. Über uns der Himmel dunkelblau, unter uns die Nacht. Mittendrin ein Feuerschweif, das waren wir. Wir steigen aus, Maschine brennt, wir müssen raus. Ich bin doch auch nur Passagier. Morgen bin ich da, morgen bin ich bei dir. Da habe ich nichts getan. Maschine brennt. Wir steigen aus, Maschine brennt, wir müssen raus. Wir werfen Bomben über Dubai. Bomben über Dubai. Ich bin doch auch nur Passagier. مرحبا بكم في برنامج نيمانسلاند. كنتمنوا هذا البرنامج يعجبكم. نيمانسلاند صوت الحرية. Meine Damen und Herren, der Kulturteil im heutigen Niemandsland. Helmut Karasek, Werner, was hat er verbrochen? Ja, also da hat mir vor ein paar Tagen eine Freundin ein Video geschickt und da Helmut Karasek hatte ich schon längst vergessen und dann ist er mir wieder aufgefallen dadurch, der ist in Deutschland vermutlich deshalb hauptsächlich bekannt, weil er, glaube ich, 15 Jahre oder so bei diesem literarischen Quartett mitgemacht hat, einem ZDF mit Marcel Reich Ranicki und also ein ganz bekannter Literatur- und Filmkritiker und dann bei ganz vielen Zeitungen auch Spiegel gearbeitet. Spiegel, Zeit, Tagesspiegel, angefangen hat er bei Stuttgarter Zeitung. Dann ist er bei Springer dann untergekommen in letzter Zeit noch bei der Welt, bei der Berliner Morgenpost und so. Ja, gut, das muss ja nicht unbedingt was Schlimmes sein. Aber jedenfalls hat er jetzt wieder ein Buch rezensiert Und zwar das auflagenstärkste Buch auf der ganzen Welt. Ne? Im Untertitel heißt es Die kleinen Freuden des Alltags. Und du hast das hier präpariert, dieses ja, Video. Hören wir doch einfach mal rein. Da. Ja klar, das kreist hier. Eigentlich ist es ein Skandal, dass das meistverbreitete Buch der Welt mit einer Auflage von sage und schreibe fast 220 Millionen Exemplaren bisher nie rezensiert wurde. Hier ist der Umschlag dieses bisher nie besprochenen Buchs. Es heißt »Die kleinen Freuden des Alltags« und hat einen Verfasser, der IKEA ist. Es ist also ein Buch, in dem wir uns wohlfühlen sollen, weil es uns in eine gute Stimmung versetzen will. Man könnte dem IKEA-Buch vorwerfen, dass es mehr Bilder als Personen hat. Es erzählt viel, aber es ist sozusagen vollgemüllt mit Gegenständen. Ich würde sagen vollgemüllt, wenn es nicht ganz nagelneue Einrichtungsgegenstände wären. Es ist ein möblierter Roman. Die Personen müssen sich zwischen die Möbel drängen. Sie kommen selten zu Wort. Sie reden kaum zusammenhängend. Trotzdem hat das Buch einen solchen Erfolg. Ich muss gestehen, ich liebe Bücher nicht so sehr, die sich altmodisch aufdringlich mit einem Du an den Leser wenden, die sich sozusagen anrempelnd in sein Leben drängen, um ihm zu sagen, wie er zu schlafen oder nicht zu schlafen hat. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ja, der kramt jetzt da im IKEA-Katalog rum. Was ist denn das Wohnzimmer, verdammt nochmal? Ich überbrück mal kurz die Pause. Gähn, raus aus den Federn, ein Nest aus sanften Textilien. Der Tag startet mit einem guten Morgenkuss der Sonne. Dies erscheint mir sehr idyllisch, wenn ich an mein persönliches Aufwachen denke. Die Batterien sind aufgeladen, Körper und Geist sind erfrischt. Wir blinzeln mit den Augen, eine komische Formulierung, mit was soll man sonst blinzeln, und erwachen langsam auf dem Schlaf. Nur einen Moment lang dösen und in diesem flauschigen Bett kuscheln. Es ist so verlockend, noch etwas liegen zu bleiben. Ich möchte in diesem Zusammenhang sagen, es ist sehr verlockend, das Buch an dieser Stelle beiseite zu legen und ohne Buch weiter zu dösen. Der hat 270.929 Klicks, das ist eine Menge. Sofabett, ein paar Beistelltische und eine gute Wi-Fi-Verbindung hast. Glück ist, sagt allerdings Freud, ist als Dauerzustand im Plan der Schöpfung nicht vorgesehen. Was fehlte dem Buch, wenn es ein schöngeistiger Roman wäre? Die Antwort muss heißen, alles. Aber es wäre genauso ungerecht, als wenn man ein Buch der Postleitzahlen nach fehlenden Personen absuchen würde. Soll man dieses Buch wirklich lesen? Mir fällt dazu ein Spruch von Goethe ein. Eines schickt sich nicht für alle. Seh jeder, was er treibe, seh jeder, wo er bleibe, und wer steht, dass er nicht falle. Thank you. Helmut Karasek, IKEA-Katalog. Ja, also ein sehr schöner, sympathischer Zerriss, ja, und eben gleichzeitig ist das wie ein Symbol eben unserer Zeit, ne? Der IKEA-Katalog mit 220 Millionen Auflage, ne? Viel mehr als die Bibel, als Ausdruck dessen, wie wir leben, wo wir unser Glück finden, auf dem super bequemen Sofabett mit ein paar Beistelltischen oder so Sprüche. Wohnst du noch oder lebst du schon? Oder IKEA, weil zu Hause der wichtigste Platz auf der Welt ist. Ne? Also ein Paradebeispiel dafür, wie wir verblödet werden und zum großen Teil auch selbst schuld sind, weil wir uns darauf einlassen, wie der Mensch heutzutage in unserer Gesellschaft reduziert wird auf Konsumenten, modern sein, mit der Zeit gehen, mit der Mode gehen, kaufen, kaufen, kaufen, dann bist du was, dann bist du angesehen. Ne? Ja, und dann IKEA, zum Thema IKEA selber noch, auch ganz kurz, also Hinz und Schulz kennt ja, und Rodriguez und Gomez auch, IKEA, 1943 in Schweden gegründet von Herrn Ingvar Kamprad, also hauptsächlich Möbel, Einrichtungen, Innenausstattung, weltweit 150.000 Mitarbeiter, und ungefähr 30 Milliarden Umsatz. Und IKEA hat genau das fomentiert, begünstigt, sagen wir, in 70er Jahren, dass Möbel, die in früheren Generationen vererbt wurden, Schränke, Tische, alles Mögliche über Generationen hinweg. Also IKEA hat es dann geschafft, dass Möbel auch zur Mode werden und da beigetragen zu dieser Wegwerfkultur. Und dann gab es Mitte der 90er Jahre einen großen Skandal. Da hat die schwedische Presse dann aufgedeckt, die Verbindung von diesem Menschen, von diesem Ingvar Kamprad zu Nazi-Gruppen. Der hat also bis 1945 eine Organisation von einem bekannten Nazi finanziell unterstützt und danach auch noch. Ne? Aber die große Kritik, die man eben anbringen muss an IKEA, die sind gegründet oder die ist übergeführt worden, jetzt die Firma, in eine Stiftung. Und die heißt Inka Foundation mit Sitz in Niederlanden, als gemeinnützig registriert und zahlt deshalb minimale Steuern. Aber ist auch jetzt eben weltweit die größte gemeinnützige Organisation, IKEA. Ne? Und natürlich 100.000 Skandale, Umweltschutz. Ne? Da werden in Russland ganze Taiga-Wälder abgeholzt, ne? Diskriminierung, Ausspionieren von Mitarbeitern bis hin zur Kinderarbeit. Ne? Und dann in Deutschland, wo die Stasi-Akten durchforscht wurden, kommt dann raus, dass IKEA in der damaligen DDR, also in den 70er und 80er Jahren, politische Gefangene der DDR im Gefängnis für IKEA gearbeitet haben. Aber dafür unterstützen sie jetzt ein Forschungsprojekt der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft zur Zwangsarbeit in der DDR. Und also dieser Typ da, der sitzt also nach wie vor im Aufsichtsrat oder ist Vorsitzender vom Aufsichtsrat, zu dem Vorwurf, dass eben da Gewinne verschoben werden und nicht besteuert werden, Steuerparadiese auch, also IKEA hat eben kaum Steuern bezahlt, sagt er doch dann glatt, die Geschäftsphilosophie von IKEA war es schon immer, Kosten zu vermeiden. Und Steuern sind eben auch Kosten. Ja, schöne Formulierung. Steuern sind eben auch Kosten. Muss man vermeiden. Soll man nicht zahlen. Ins Ausland damit. Ab in die Steuerparadiese. Contrabanda FM 91.4. Radio libre y no comercial de Barcelona. por la libertad de expresión. 24 años. Letzte Meldung im heutigen Niemandsland. Es geht um den FC St. Pauli. Da wird sich Bammel freuen. Den grüße ich mal von hier aus. Bammel, hallo. Falls du mit dem Rad unterwegs bist, schalt das Radio jetzt ab und konzentriere dich auf den Verkehr. Falls du zu Hause bist, hör genau zu. Du kennst die Geschichte schon. Der FC St. Pauli verweigert sich nämlich einer sogenannten Solidaritätsaktion der Bild-Zeitung. Wie ist das zustande gekommen? In freundlichem Befehlston hatte die Spitze der deutschen Fußballliga, DFL, in einem Rundschreiben an die 36 Profiklubs um eine Unterstützung für eine Wohltätigkeitskampagne für die Refugees, die Flüchtlinge, gebeten, die sich Bild und DFL-Sponsor Hermes ausgedacht hatten und die nun im Funktionärsdeutsch der Liga den Namen Nutzung des linken Trikotsärmels trägt. Dort, wo auf den Jerseys sonst nur das Logo des Logistikunternehmens Hermes prangt, soll am kommenden Spieltag ein Aktionsmotto für Flüchtlinge aufgedruckt sein. Wir helfen, eingerahmt von der Formel Refugees Welcome oben und dem Hermes-Logo sowie dem Markensignet der Bild-Zeitung unten. Vor allem Letzteres störte die Verantwortlichen beim FC St. Pauli. Präsident Ocke Göttlich, früher Sportjournalist der Taz, und Geschäftsführer Andreas Rettig diskutierten. Rettig war vor Wochen aus der Geschäftsführung der DFL nach Hamburg gewechselt. Wurde hier von oben Solidarität befohlen, fragten sie sich. War die Bild nicht vor kurzem noch Brandstifter in der Flüchtlingsfrage gewesen? Ja, so sieht's aus. Also, würde es affektiert wirken, wenn sich der FC St. Pauli verweigerte? Die Clubfunktionäre möchten keine Interviews geben, um das Thema nicht weiter anzuheizen, sagten sie. Es lodert jedoch längst. Rettig holte bei der DFL die Auskunft ein, dass die Teilnahme an der Bildaktion nicht verpflichtend sei. Dann sagte St. Pauli ab und teilte das der DFL-Spitze, dem Bild-Sportchef und Hermes, mit. Kurz darauf machte Bild-Chefredakteur Kai Diekmann die Absage öffentlich mit einem Tweet, der eine Empörungslawine auslöste. Der FC St. Pauli habe kein Herz für Flüchtlinge, schrieb Diekmann hämisch. Darüber werde sich die AfD freuen. So ein Lügner, so ein heimtückischer Furzmann. Die Attacke wendete sich aber dann doch Gott sei Dank gegen Bild. Fans verschiedener Clubs solidarisierten sich mit den Hamburgern. Am Donnerstag, als Bild noch beleidigt über St. Pauli vermeintliche Alleingang berichtete, schade, St. Pauli macht als einziger Club nicht mit, beschlossen auch Union Berlin, der SFC Nürnberg, VfL Bochum und der SC Freiburg aus der Werbeaktion auszusteigen. Zeitgleich begannen Ultragruppen von Borussia Dortmund, bildkritische Transparente für den Spieltag zu malen. So, das ist also in die Hose gegangen. Ja, ich glaube, wir können schon langsam anfangen, uns zu verabschieden. Ne? Und dann noch ganz kurz, es gibt, heute ist der 26. September, noch ein Jubiläum, Jahrestag besser gesagt, ein trauriges allerdings, weil genau vor einem Jahr diese 43 Studenten in Mexiko, im Staat Guerrero in Ayotzinapa, plötzlich verschwunden sind. Bis heute weiß man nicht, hat es der mexikanische Staat nicht geschafft, aufzuklären, was mit denen passiert ist. Zuerst hieß es, die sind tot, die wurden verbrannt auf einer Müllhalde. Und dann kann man jetzt nichts mehr machen. Die Angehörigen, die Familien haben sich damit nicht zufrieden gegeben, kämpfen weiter, dass für eine totale Aufklärung gesorgt wird. Und da gibt's jetzt weltweit heute Veranstaltungen, Solidaritätsveranstaltungen. Wer uns hier in Barcelona zuhört, deshalb sage ich das jetzt noch auf Spanisch weiter, heute findet es statt. Primero una bicicletada empieza inicio del recorrido a las 5 en la Plaza de la Sagrada Familia, esquina Provenza con Sicilia. Luego a las 6 una concentración en Arc de Triomphe y después estreno del documental Ayotzinapa, crónica de un crimen de Estado. A las 7:30 en el centro Palau Alost, San Pere Més Baix 55. Gut, wir laden alle Kämpferinnen und Kämpfer für die Menschenrechte ein, dorthin zu kommen und teilzunehmen. Meine Damen und Herren, das war's. Tschüss, Werner, schönes Wochenende. Tschüss, gleichfalls. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, meine Damen und Herren. Ab nächste Woche Niemandsland im Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Jau, agur, werden Sie glücklich. Tschüss. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Der Mann, der gab dem Maus 2 Mark zu viel heraus. Drauf redet Maus den Mann mit Euer Gnaden an. Basis und Überbau. Die Basis sprach zum Überbau: Du bist ja heut schon wieder blau. Da sprach der Überbau zur Basis: Was ist? Un saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias. Nos vemos. Gracias y hasta pronto.